Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zu hören bei Radio Korax in Halle, beim FSK in Hamburg und bei Querfunk in Karlsruhe. Und auch zu hören bei Radio Lotte in Weimar. Bei Radio Lotte haben wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon den Februar erreicht. Was ihr hier im Hintergrund hört, ist ein Song des Leipziger Elektronikkünstlers Hobor. Der Song Snake Can't Decide vom Album Constellations erschien beim Leipziger Label PH17. Und damit ist auch schon das Thema der heutigen Sendung benannt. Ich möchte hier in der kommenden Stunde das Label PH17 vorstellen. Und dabei soll es einerseits darum gehen, welche Gedanken und welches Anliegen mit diesem Label PH17 verbunden sind. Das heißt andererseits, es geht um sehr grundlegende Fragen. Es geht um die Rezeption elektronischer Musik, um die Bezugnahme auf Techno. Es geht um elektronische Musik jenseits von Tanzbarkeit und Funktionalität. Es geht um radikale Musik und um Gesellschaftskritik. Und bei all dem geht es auch um einen Bezugspunkt, den man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, nämlich um eine Bezugnahme auf einen bestimmten Strang der Architekturgeschichte. Und bei all diesen Fragen geht es um den Rahmen, der dabei trotzdem bestimmt ist, um den Rahmen der Clubmusik. Zu einer so gelagerten Auseinandersetzung begrüßt euch hier am Mikrofon Lukas Hohlfeld. PH17, das ist der Name eines Musiklabels aus Leipzig, ein Label, das im Jahr 2017 gegründet wurde. Wie ihr hier mit dem Song Snake Can't Decide von Hobor schon gehört habt, versammelt dieses Label experimentelle elektronische Musik. Da ich mit den Protagonisten und Protagonistinnen dieses Labels bekannt bin und da ich weiß, dass hinter der Label-Idee durchaus interessante Gedanken stehen, habe ich mich Ende des letzten Jahres mit ihnen in der Einfamilienküche eines Leipziger Hochhauses getroffen. Ich habe zunächst Jonas gefragt, was der Anlass der Labelgründung gewesen ist und wie es dazu kam, sich zu entschließen, der Labellandschaft ein weiteres hinzuzufügen. Ganz kurz und knapp, der Anlass war eigentlich, dass wir zumindest in Leipzig das Gefühl hatten, dass es nicht so richtig ein Label gibt, was wirklich die Musik rausbringt, die wir richtig geil und interessant finden. Und dass wir aber das Gefühl hatten, dass es sowohl in Leipzig als auch in unserem unmittelbaren Freundeskreis durchaus Musik gibt, für die es sich lohnen würde, eine Plattform zu schaffen. Und da haben wir das dann nach einigen Überlegungen einfach gemacht und uns noch ein paar Leute ins Boot geholt, die da mitgearbeitet haben und dann 2016 das Label gegründet. Jetzt kommst du ja und auch viele der anderen Beteiligten kommen so aus der Clubmusikszene, das heißt Techno und House. Und mit dem PH17-Label verfolgt er ja aber so ein bisschen, was auch so ein bisschen ein Querschläger dazu ist. Was ist denn der Unterschied zu dem sozusagen, wo du dich sonst bewegt hast? Also man könnte ja über Clubmusik oder über Techno und House im Speziellen sagen, dass das eine ganz bestimmte Funktionalität oder einen ganz spezifischen Gebrauchswert hat, nämlich dass man dazu gut feiern können soll und dass man dazu gut tanzen kann. Und uns hat in der Zeit und jetzt auch immer noch Musik eher interessiert, die so ein bisschen diese Funktionalität oder diesen Gebrauchswert so ein bisschen hinter sich lässt und eher einen Fokus legt auf Soundsachen und auf eher interessante und neue Formfindungen, die aber trotzdem sozusagen einen Hintergrund oder eine Basis in dieser Clubmusik hat. Und da gibt es ja auch schon immer Leute, die sozusagen aus der Clubmusik kommen und dann aber irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen lieber mit der Soundpalette und der Ästhetik und dem Hintergrund was schaffen, was zwar daran angelehnt ist und was da eindeutig die Wurzeln hat in der Clubmusik, was aber irgendwann diese Funktionalität und auch diesen spezifischen kulturellen Ort der Club eher hinter sich lässt und das sozusagen aufbricht und versucht da auch halt neue Formen und neue Sounds und neue Strukturen zu finden. Und das wollten wir, da sind wir eigentlich auch eher interessiert, weil wir auch das Gefühl haben, dass im Techno-Bereich eigentlich sozusagen dieses Versprechen, was es da mal am Anfang gab, dass man mit der neuen Technologie sozusagen alles revolutionieren kann und alles aufbrechen kann und sozusagen die verkrusteten Formen der Jahrhunderte der klassischen Musik, Komposition und Produktion sozusagen revolutionär verändern kann, dass eigentlich diese Musik selber wieder konservativ geworden ist, indem es sozusagen ganz eindeutige Formalien gibt, die auch von den meisten Produzenten eben eingehalten wird. Und da wollten wir sozusagen vielleicht auch ein bisschen erinnern an eigentlich das, zumindest auf die Ästhetik bezogen, auf das revolutionäre Element von Techno, nämlich sozusagen dieses Versprechen, gerade eben mit neuer Technologie sozusagen auch eine völlig neue Ästhetik zu schaffen und das halt, was an Kunstproduktion sozusagen sich tradiert hat, wesentlich zu verändern. Ich würde auf diese revolutionären Ursprünge des Techno, wie du es jetzt genannt hast, auch nochmal später zurückkommen. Ich würde aber erstmal so für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal so ein bisschen versuchen, das einzuholen, was das ist, was musikalisch jetzt auf diesem PH17-Label passiert. Ich selber bin jetzt nicht so tief in der Clubmusikszene drinne. Deswegen ist das ein Blick, den ich eher von außen habe, finde das interessant, was da bei euch passiert und habe so das Gefühl, dass wenn ich jetzt sozusagen diese normale Clubmusik mir anschaue, dann ist eigentlich so ein ziemlich gleichförmiger Beat im Vordergrund und wenn man sozusagen draußen vor der Tür steht, ist das auch das, was sozusagen übrig bleibt, die Bässe, die durchkommen, es ist ein ganz gleichmäßiger Takt, wo man dann irgendwie vielleicht polemisch sagen könnte, das, was von der Melodie daher passiert und von dem Sound, das ist eigentlich nur Beiwerk zu diesem hämmernden Beat. Im Gegensatz dazu gibt es jetzt bei PH17 eher so zwischen Klänge, ein Stolpern ist vielleicht nicht unbedingt tanzbar. Wie würdest du das beschreiben? Also ich würde vielleicht erstmal zu dem, was du jetzt gesagt hast, vielleicht doch auch erstmal in Widerspruch treten, weil ich schon auch sagen würde, dass das sozusagen eigentlich ein Moment ist, was wir an Techno auch gerade geil finden, dass man sozusagen gegenüber dem Zwang bei der Popmusik, dass es sozusagen eingängige Melodien gibt, denen man sozusagen folgen kann und halt eine klar zu folgende Songstruktur, dass da das Techno sozusagen eine echt radikale Repetitivität dem entgegensetzt und sozusagen halt eine Form, die erstmal so sperrig ist, dass sie sich solcher Eingängigkeit und Bassentauglichkeit erstmal sozusagen verweigert, ist vielleicht gerade was, was wir auch geil finden an Techno und was auch, glaube ich, bei bestimmten Releases von uns gerade eigentlich ein Moment ist, also sozusagen Repetitivität, Loophaftigkeit, die da auf die Spitze getrieben sind. Zu der Frage, was wir, wolltest ja eigentlich wissen, was das für eine Art Musik ist, wie man das beschreiben kann, was wir so rausbringen. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, jetzt auf eine Formel zu bringen, weil da ganz verschiedene Sachen schon rausgekommen sind. Ich glaube, generell kann man sozusagen vielleicht sagen, dass die Clubmusik vielleicht einen ästhetischen Bezugsrahmen bildet, also dass sozusagen Sound oft aus so einem Club-Kontext kommt. Das heißt, es ist auch vorwiegend elektronische Musik, aber dass die meistens sozusagen in der Formalität sich unterscheidet zu dem, was du jetzt vielleicht auch gesagt hast, was man halt so klischeemäßig auch kennt vom Techno, wo dann eben immer ein durchgängiger Beat ist, sondern dass eher sozusagen flächige Sachen dann auch eine Rolle spielen und dass, wenn es Beats gibt, die auch halt vertrackt sind und vielleicht auch da sich eher Bezug genommen wird auf die Traditionslinie von IDM, also Intelligent Dance Music, wie man da sagt, ob die jetzt so intelligent ist. Naja, aber genau, sowas vielleicht. Jetzt hast du ja diesen Anspruch angebracht oder diesen Anspruch, der im Techno da gewesen ist, dass es halt irgendwie ja ein Versprechen der Radikalität, des Neuanfangs, der revolutionären Umwandlung von bisherigen Kompositionsprinzipien, das betrifft. Das nochmal vielleicht auch genauer für Leute, die jetzt nicht so eine Ahnung haben, auch von der Geschichte und Tradition des Techno. Was ist denn für dich da ursprünglich das Revolutionäre dran und was sind so revolutionäre, radikale Ursprünge des Techno? Also ich glaube, dass sozusagen der Techno eigentlich was für die Musik markiert, was eigentlich in der Kunst generell in der Moderne sozusagen stattgefunden hat, nämlich dass neue Technologien völlig neue Möglichkeiten gebildet haben, dass sozusagen Bilder ganz schnell reproduzierbar waren, erst durch die Kamera, dann später jetzt sozusagen auch noch durch den Computer. Also es gibt ja sozusagen immer diese doppelte industrielle Revolution, erst die elektronische Revolution und dann nochmal die digitale. Und so, das gab es auch, glaube ich, in der Musik, dass sozusagen erst gab es die Möglichkeit, durch das Tonband Sounds aufzuzeichnen und wieder abzuspielen, ohne dass unmittelbar ein Musikspieler da war. Dann gab es danach auch noch die Möglichkeit, selber rein mit Aufnahmen zu komponieren, also das, was dann Musik konkret sozusagen verwirklicht hat, dass man gar nicht mehr wirklich Instrumente spielt, sondern dass man eine Fülle von Aufnahmen auf Tonbändern hat, die man dann eben wieder manipulieren, auseinanderschneiden, neu aneinander leimen kann und so weiter. Und dann natürlich auch die Möglichkeit, eben Sound zu generieren, völlig unabhängig von einer akustischen Klangerzeugung, nämlich halt durch den Synthesizer. Und da kann man sozusagen immer beobachten, wie es eigentlich, wenn es so eine neue Technologie gibt, erstmal eine ganze Fülle an Ideen und Experimenten gibt, wie man mit diesen neuen Technologien eben neu Kunst machen kann oder in dem Fall eben Musik machen kann. Und ich glaube, was sich dann immer durchzieht, egal ob das jetzt in der Musik ist oder auch in der bildenden Kunst, ist, dass Leute eigentlich anfangen, mit den neuen Technologien das, was früher schon gemacht wurde, sozusagen nur effizienter oder irgendwie anders halt nachzustellen. Also wie sozusagen ja die ersten Synthesizer ja auch gebaut wurden, wo dann eben Presets so eingestellt wurden, dass man eben versucht hat, die Synthesizer so einzustellen, dass sie eben klingen wie ein Piano oder wie eine Geige oder so. Und abseits davon gibt es aber auch immer die Bewegung, danach zu forschen, was gibt es denn eigentlich jetzt für Möglichkeiten, eben nicht da gewesen ist zu machen und welche Möglichkeiten, welche neuen Formen ergeben sich denn auch aus den neuen Technologien, die eben gar nicht darin bestehen, irgendwas schon da gewesen ist, versuchen jetzt eben zu reproduzieren. Und ich glaube, beim Techno ist es so, dass durch sozusagen die elektronischen Musikinstrumente eigentlich eine neue Art des Komponierens geschaffen war, weil da gibt es eben bestimmte Sequencer, die Drum Machines und Synthesizer ansteuern können. Bei denen war es am Anfang eigentlich unmöglich, ein Stück fest zu komponieren, sondern man musste es eben spielen und dann musste man, wenn man eine Sache verändern wollte, musste man die sozusagen live verändern und konnte dann sozusagen das aufzeichnen, was man da gemacht hat. Es war eigentlich am Anfang unmöglich, sozusagen im Vorhinein zu sagen, festzulegen, es kommt 16 Takte der Rhythmus und danach wird es geändert. Man musste dann eben 16 Takte den einen Rhythmus laufen lassen, dann auf eine Taste drücken im richtigen Moment, damit dann der andere kommt. Und das war, glaube ich, eine Art der Komposition, die ganz, ganz neu war, weil sie eben so eine Diktatur sozusagen der Timeline, also sozusagen des vorgeplanten Komponierens abgelöst hat, hin zu eigentlich einer Art der Komposition, wie sie vielleicht auch in der gemeinschaftlichen Improvisation da ist, nämlich dass man Entscheidungen im Moment trifft und dann eben nie wieder revidieren kann. Und natürlich haben aber die neuen Technologien dann auch das wieder mitgebracht, dass sozusagen das im Nachhinein natürlich wieder möglich ist, also mit Ableton und solchen Programmen war es dann eben doch wieder möglich und eben auch mit MIDI genau sozusagen zu bestimmen über einen Track, der 7 Minuten läuft, wo kommt die Kickdrum rein, nach 16 Takten ändert sich dann der Rhythmus, dann wird wieder eine neue sozusagen Synth-Line gespielt und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen, da hat dann auch wieder die alte Art eigentlich zu komponieren, die die elektronische Musik eigentlich mal hinter sich lassen wollte, wieder sozusagen Einzug erhalten. Und wir beobachten eigentlich genau das Gleiche auch in der heutigen elektronischen Musikszene, wo wir ja heute gerade durch die digitalen Technologien ungeahnte Möglichkeiten haben, Sound auf so viele verschiedene Art und Weisen zu manipulieren, wie es sozusagen noch nie möglich war. Also der Computer ist ja sozusagen das leistungsstärkste und potenteste Musikinstrument der Welt. Man kann jeden Sound, den man sich irgendwie vorstellen kann, heute mit dem Computer eben generieren. Und trotzdem beobachten wir, dass sozusagen eigentlich Zeug produziert wird, was nicht nur vor 10 Jahren schon möglich war, sondern was möglicherweise vor 10 Jahren auch schon langweilig war und was sozusagen eigentlich dieser Möglichkeit, die es heute gibt, überhaupt nicht entspricht. Und da versuchen wir eigentlich wieder daran zu erinnern, dass sozusagen das Revolutionäre an den Technologien eben ist, dass sie eben neue Möglichkeiten aufzeigen, zu komponieren, Sounds zu entwickeln, Kunst zu machen und genau, solche Tracks und solche Produzenten suchen wir eben auch, wo wir eben das Gefühl haben, die sind da wirklich experimentell unterwegs und also experimentell auch wirklich in dem Sinne, dass man sozusagen, ein Experiment kann immer schief gehen, dass sozusagen nicht im Vorhinein schon feststeht, was eigentlich hinten rauskommen soll, sondern dass man sozusagen sich einlässt auf eine neue Technologie und sozusagen schaut, wo führt die einen eigentlich auch hin und so möglicherweise auch sozusagen sich eher dem Zeitgeist annähert, als wenn man eben immer schon sozusagen Formalitäten im Kopf hat und versucht, ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen, was dann oft zufälligerweise auch gerade dem Massengeschmack dann entspricht hinterher. Das ist für mich auch nochmal zusammengefasst. Also es gibt am Anfang eine neue Kompositionsweise, die erstmal ein Feld öffnet, was auch mit einer Unsicherheit verbunden ist. In dieser Unsicherheit liegt vielleicht gerade auch das Interessante, dann setzt eine Klischeebildung ein und ihr wollt euch diese ursprüngliche Unsicherheit vielleicht wieder so als Inspiration nehmen. Ja, auf jeden Fall. Wobei sozusagen, das klingt jetzt so, als ob wir nur extrem so experimentelles und irgendwie nerdiges Zeug releasen würde. Ich glaube, wir glauben auch schon daran, dass auch so vorgefertigte Formen und sozusagen sich Etabliertes durchaus ästhetische Reize haben kann. Und ich glaube, was auch gerade stattfindet in der elektronischen Musik, ist, dass eigentlich, wie überall in der modernen Kunst, eine ganz bestimmte digitale Ästhetik, die vielleicht auch gerade so Anleihen hat in der Werbeindustrie und in sozusagen ganz aufwendigen HD-Kinoproduktionen und so weiter, den wirklich großen kommerziellen Produktionen. Und da gibt es, glaube ich, in der Kunst und auch in der Musikszene gerade einen Trend dazu, sich die Ästhetik eigentlich anzueignen. Also dieses extrem glatte, digitale, HD-mäßige. Und ich glaube auch, dass, wenn man sich das aneignet und sozusagen dem mal sozusagen nachspürt und versucht, das auf die Spitze zu treiben, kann das extrem interessante, geile, moderne Kunst sozusagen zutage fördern. Also es geht da auf keinen Fall nur um irgendwie das rein experimentelle, vorsichtige oder so. Mimesis an der Werbung sozusagen, um da auch nochmal zu gucken, was man rausholen kann. Ja, genau. Ihr hört eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, eine Ausgabe, in der es heute um eine kritisch reflektierende Auseinandersetzung mit elektronischer Musik geht. Jonas von PH17 hat hier eben schon einige Überlegungen darüber geäußert, welche Ansprüche hinter diesem Label PH17 stecken. Die Suche nach dem Experiment, die ursprüngliche Radikalität des Techno, nonkonforme Kompositionsprinzipien, Musik jenseits des herrschenden Zeitgeists. Im Gespräch sind wir auch dazu gekommen, über einen möglichen politischen Gehalt elektronischer Musik zu sprechen. Ich habe Jonas gefragt, ob im Aufspüren einer ästhetischen Radikalität auch eine politische Radikalität gegeben ist. Ich würde schon sagen ja, aber ich würde auch sagen, die ist nicht einfach jetzt unmittelbar, weil man irgendwie radikale oder irgendwie avantgardistische in Anführungszeichen oder experimentelle Musik macht, ist man nicht gleich auch sozusagen politisch irgendwie revolutionär oder so. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Im Gegenteil hat ja leider das sehr erfolgreiche Wirken der BDS-Kampagne letzthin erst gezeigt, wie es sozusagen um den Stand der Radikalität auch in der elektronischen Musikszene bestellt ist. Aber ich würde schon sagen, dass es so eine Art Politikum des Hörens auch gibt. Also, dass man auch sich sozusagen versucht zu vergegenwärtigen, was ist sozusagen eigentlich der Postkapitalismus, was macht er eigentlich mit unseren Sinnen auch und inwiefern werden sozusagen die Sinne da kultiviert, inwiefern werden diese Sinne da auch domestiziert, was ist sozusagen ein Sound, der einem begegnet im Alltag, was ist ein Sound, der einem eher nicht begegnet, was wird sozusagen als Störgeräusch empfunden, was wird als angenehm empfunden und so weiter. Ich glaube, dass sozusagen, dass da das Hören ein Produkt von gesellschaftlicher Arbeit und sozusagen gesellschaftlicher Subjektivierung ist. Und dass insofern natürlich die Musik und die Musikproduzenten, die sich ja aktiv mit nichts als sozusagen der Art und Weise, wie wir hören und wie wir Gehörtes empfinden, beschäftigen, dass die sozusagen da auch halt eine Forschung am Subjekt betreiben. Und in dem Sinne würde ich sagen, hat auch diese Art der Musik was Politisches, aber das lässt sich eben nicht unmittelbar jetzt in irgendwie eine knackige Botschaft übertragen. Also eher eine Politik des Hörens. Ich meine, es gibt ja Leute, die zum Beispiel bei dem Ursprung des Techno sagen, in Detroit, das ist irgendwie ein Nachhall der Militanz der schwarzen Fabrikarbeiterkämpfe, die es in den 60er Jahren in Detroit gegeben hat. Ist das was, irgendwie was in die Auseinandersetzung irgendwie da bei euch auch mit reinspielt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja sozusagen das, was auch in der elektronischen Musik eigentlich inzwischen zu sowas wie einem Common Sense geworden ist, dass sozusagen dass halt die heutige Kultur der elektronischen Musikszene eigentlich eine Kultur ist, die nicht nur von Schwarzen, sondern ja auch wesentlich von schwulen und lesbischen Künstlern und Künstlerinnen entwickelt wurde und eben ganz stark da gebunden ist eigentlich an eine widerständige Art der Kultur, vor allem in den USA. Und ich ab da allerdings auch sozusagen meine Zweifel, inwiefern das heute eigentlich noch ein wirklich revolutionäres Moment ist, weil ja nicht, weil sozusagen die Schwulen- und Schwarzenrechte sozusagen jetzt absolut durchgesetzt werden, das würde ich überhaupt nicht sagen, sondern vielleicht deswegen, weil sich diese Art der Kultur selber sozusagen dermaßen verfestigt hat, dass sie schon sozusagen zum Teil halt ein Etablissement bildet und da sozusagen selber repressiv auch wieder halt vorgeht gegen Sachen, die sich halt neu bilden. Naja, das ist ja sozusagen das Typische, was man ja auch beim Queeren, bei der queeren Bewegung feststellen kann, dass das auf also sozusagen, ja, das, also ja, es ist sozusagen eine Sexualität, die nicht in den herrschenden Rahmen irgendwie reinpasst. Es ist das Abweichende und das wird aber wieder auch zum Stil erhoben und damit findet wieder eine Klischeebildung statt und es ist gar nicht so offen, wie es vielleicht proklamiert wird. Man kann, denke ich, zumindest sagen, dass es irgendwie Clubräume gibt, wo es irgendwie besser möglich ist, queeres Begehren irgendwie ein Stück weit auszuleben, als es vielleicht woanders möglich ist. Aber das führt uns vielleicht auch so ein bisschen weg, weil wir ja auch so über das Label PH17 nochmal sprechen, weil wir haben jetzt sozusagen so ein bisschen auch das musikgeschichtlich aufgerollt, welche Ansprüche mit so einem Label auch irgendwie verbunden sind. Es gibt aber noch einen ganz anderen Bezug bei PH17, der drückt sich im Namen aus und das ist ein Bezug auf Architektur. Kannst du da mal für die Leute, die mit dieser Abkürzung PH17, wo jetzt keine Assoziation losrollt, was kommt da zum Ausdruck? Genau, also das kam eigentlich dadurch zustande, dass wir, als wir die Idee hatten für das Label und auch so ein bisschen darüber nachgedacht haben, was für Musik wollen wir eigentlich herausbringen und was für Musik interessiert uns eigentlich selber, wie kann man das vielleicht auch auf den Punkt bringen, haben wir auch angefangen, uns auseinanderzusetzen mit dem Sebastian Helm von Schröter und Berger aus Berlin, weil wir ihn gebeten haben, die Gestaltung für das Label zu machen. Und da sind wir auf ein interessantes Phänomen gestoßen in der Ostmoderne, nämlich sind es die Betonformsteine, die sicherlich jeder kennt, der schon mal in ostdeutschen Großstädten sich bewegt hat. Das sind 3D-Modelle oder 3D-Mosaike, die oftmals die Funktion haben, so eine Art Trennwand zwischen irgendwelchen Flächen, meist in irgendwelchen Höfen von so Plattenbauten, darzustellen. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil es ja in der DDR gab es ja eine ganz restriktive Verordnung, nach der gestaltet wurde. Und das war ja die bekannte Devise Form follows Function. Das heißt, Design und Gestaltung war immer ganz repressiv sozusagen halt der Benutzung unterworfen. Und das hieß auch in der DDR, dass es relativ schwierig war für Künstler, Sachen zu verwirklichen, die als reines Ornament oder als reine Spielerei angesehen wurden. Und es gab dann allerdings die Abteilung Kunst am Bau, was sozusagen die einzige Möglichkeit war, zumindest für Leute, die jetzt in der Architektur sich betätigt haben, auch spielerische Elemente umzusetzen. Und da hat eben wesentlich der Karl-Heinz Adler, ein Dresdner Künstler, der vor kurzem verstorben ist, diese Idee der Betonformsteine eben entwickelt, was eben Elemente sind, die so auch schon eigentlich in der Architektur der Plattenbauten vorkommen und die da aber sozusagen losgelöst vom unmittelbaren Zwang des Bauens eben eine Art Eigenleben entwickeln und hat da extrem beeindruckende geometrische Formen mit sich überlappenden Strukturen und immer verschobenen Symmetrien und so weiter entwickelt. Und das ist eigentlich, haben wir dann im Gespräch gemerkt mit dem Sebastian Helm, ist eigentlich sozusagen ein Ansatz der Musik, die wir interessant finden, der elektronischen Musik, gar nicht so unähnlich ist, weil es da eben auch sozusagen eine verordnete Funktionalität gibt, gegen die alles, was sozusagen spielerisch und ornamenthaft ist, sich erstmal durchsetzen muss. Und gleichzeitig kriegt man aber mit, dass sozusagen das, was man selber künstlerisch ausdrücken will, natürlich immer den Fußabdruck trägt von dem Gebrauchswert, woher es eben kommt. Also dass eben elektronische Musiker eben oftmals, auch wenn sie abstrakte Musik machen, Club-Sounds benutzen, hat, denke ich, einen ähnlichen Grund, wie dass Architekten, die sozusagen Ornamente entwerfen, dann auch wieder eine Formsprache benutzen, die eben an die Häuser sozusagen erinnert. Und deswegen und auch weil wir selber ja aus Ostdeutschland kommen und eben in dieser Umgebung groß geworden sind, in der auch heute immer noch diese Betonformsteine und Plattenbauten stehen, haben wir uns entschieden, sozusagen da ein Design zu wählen, was sich orientiert wesentlich an diesen Betonformsteinen, die von Karl-Heinz Adler erfunden wurden. Und auch der Name des Labels PH17 referenziert sozusagen diese Idee der Verwandtschaft mit einer bestimmten Untergruppe der Ostmoderne, weil es hier in Leipzig und auch in Erfurt und noch ein paar anderen ostdeutschen Großstädten gibt es die sogenannten Punkthochhaus 16 Hochhausmodelle, also PH16 abgekürzt, die eine äußerst interessante, fast schon spielerische Form haben, weil das sind zwei Hochhäuser, die in einem rechten Winkel zueinander stehen, sodass egal von welcher Seite man sie anschaut, man immer von dem einen die schmale und von dem anderen die breite Fassade sieht. Und sozusagen diese Symmetrie findet sich auch jeweils in der Fassade wieder. Also die Fensterfronten sind dann genauso unterteilt, wie sozusagen dieses Seitenverhältnis von kurzer und langer Seite ist. Und diese Idee, dass eigentlich hinter diesen Plattenhochhäusern, die einen ja als sozusagen Ostkind schon immer umgeben und über die man überhaupt nicht groß nachdenkt und die man auch eigentlich eher erstmal als hässlich und bedrückend empfindet, da aber sozusagen herauszufinden, dass da eine extrem interessante kunsthistorische Geschichte dahinter steht, das hat uns sehr beeindruckt und da fanden wir sozusagen das eine schöne Idee, dem irgendwie einen Platz einzuräumen, auch bei dem Namen des Labels. Deswegen heißt unser Label dann PH17 und nicht PH16, weil das sozusagen, also die Punkthochhäuser heißen Punkthochhaus 16, weil sie eben 16 Etagen haben. Und wir haben sozusagen das Label benannt nach der imaginären 17. Etage. Also die utopische 17. Etage. Und wenn man sagen, das Diktat der Funktionalität in der Clubmusik ist die Tanzbarkeit, dem widersetzt ihr euch ein Stück weit, aber behaltet trotzdem den Rahmen der Clubmusik auch bei, genau wie das bei den Betonformsteinen ist, die sich ein Stück weit dem Diktat der Funktionalität verweigern, aber natürlich trotzdem ja im Konzept des Bauens, also diesen Rahmen trotzdem auch immer noch haben, auch mit seiner Funktionalität. Ja, genau, das ist vielleicht auch, vielleicht gibt es da auch eine Parallele, inwiefern wir uns sozusagen zur Clubmusik verhalten, wie die der Karl-Heinz Adler und seine Künstlerfreunde sich auch zur DDR verhalten haben, weil es gab bei denen schon eine grundsätzliche Sympathie für das Projekt des Sozialismus. Gleichzeitig haben die gerade als Künstler natürlich sozusagen erfahren, inwiefern halt dieses System eben des real existierenden Sozialismus eben repressiv war und Unfreiheit und eine Unfreiheit für sie bedeutet hat. Und ich denke, so ist auch unser Verhältnis zum Techno, dass wir da schon eine grundsätzliche Sympathie natürlich haben und das irgendwo auch was ist, was uns in der Jugend und in unserem Leben wesentlich geprägt hat und wo wir aber trotzdem eine Art der Unfreiheit auch erfahren, gegen die wir sozusagen uns versuchen, künstlerisch zu erwehren. Wutpilger-Streifzüge, heute mit einer Auseinandersetzung mit elektronischer Musik. Dies anhand des Leipziger Labels PH17, das sich auf die Suche nach experimenteller elektronischer Musik begibt. Im ersten Teil der Sendung habt ihr ein Gespräch mit Jonas von PH17 gehört. Wir haben über die Gründungsidee des Labels von PH17 gesprochen, über die ursprüngliche Radikalität des Techno, über den Vergleich von funktionaler Architektur mit funktionaler Clubmusik. Ich hatte mich mit einigen Protagonisten von PH17 in der Einfamilienküche Küche eines Leipziger Hochhauses getroffen und im Zuge meiner Fragen kam es hier durchaus zu einer lebhaften Diskussion. Ich frage mich ja auch irgendwie, dass die ganze Zeit da im Plural gesprochen worden ist. Es gibt ja mehrere Leute, die auch noch irgendwie was damit zu tun haben mit dem Label. Das ist ja nicht nur die Person, die gerade interviewt worden ist, sondern halt auch eine weitere Person. Und da würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, können wir weiterleiten die Frage, ob denn vor allem das, was mich interessiert hat, auch in den Fragen, die gestellt worden sind, inwiefern denn der politische Anspruch, der ja eher darauf referierte, von Jonas Hohlfeld, an historische Motive anzuknüpfen, aber auch gleichzeitig aktuell darin was wiederzufinden, nämlich dass da auch eine Art Sinnlichkeit anscheinend neu formiert wird, die experimentell über die historischen Bezüge und auch mit dem, was man da irgendwie technisch macht, umgestaltet wird. Und da würde mich interessieren, ob das denn tatsächlich auch so aus der Perspektive der anderen Person, die da mit das Label mitgegründet hat, ähnlich ist vom politischen Anliegen her. Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich die politische Tragweite, die Jonas aufgemacht hat, auch in Bezug auf die ästhetische Bedeutung und die Radikalität dieses Bruches, den man da versucht zu vollziehen, gar nicht in der Form unterstützen würde, für mich persönlich. Ich denke eher, politisch ist es in dem Sinne, dass wir als Akteure und Akteurinnen in der elektronischen Musikszene die Erfahrung machen mussten, dass man halt, wenn man gezwungen ist, seine Brötchen davon zu kaufen, Musik machen muss, die sich gut verkauft. Und das ist in der Regel diese repetitive elektronische Technomusik. Wir sind damit aufgewachsen, wir haben uns lange daran versucht und es wurde irgendwann unbequem für uns. Und wir mussten dann auch die Erfahrung machen, auch mit unseren eigenen persönlichen Projekten, dass man eigentlich immer weniger Anklang findet mit dem, was man macht. Und ich glaube, das Label ist tatsächlich so ein Experiment, sich über die Grenzen dieser Clubmusik hinauszuwagen. Und da natürlich auch immer so einen ökonomischen Struggle zu haben, weil das natürlich ein Unternehmen ist, was man irgendwie finanzieren muss. Und wo man natürlich merkt, im Vergleich zu anderen Labels, die sich vielleicht auch Promo-Agenturen bedienen und die einfach Musik machen, die sich in dem Sinne besser verkauft, weil sie eben clubtauglich ist, auf jeden Fall ein schwereres Unterfangen haben. Und deshalb ist es vielleicht, also ich finde, wir sind da in einer ganz guten Position, weil wir eben eher aus dieser Clubmusik kommen, dazu auch noch eine Verbindung haben, so eine Art Tür zu öffnen für Leute, die sich immer noch hauptsächlich in dem Bereich der Clubmusik bewegen, vielleicht sich auch mal andere, das klingt jetzt so blöd, aber halt andere Sachen anzuhören, weil sie uns eben kennen und vielleicht auch darauf vertrauen und damit halt auch eine andere Art des Hörens aneignen. Ich habe oft den Gedanken dabei, dass sich viele gegen dieses wenig Funktionale sträuben, weil es für sie anstrengend ist. Das hat der Jonas vorhin schon angesprochen mit der Frage nach dem, was wird als Störgeräusch empfunden, was wird als angenehm empfunden. Und ich glaube, aus unserer Erfahrung heraus kann man sagen, dass das, was möglichst absehbar, gleichbleibend und repetitiv ist, genau das ist, was den Leuten gefällt. Und genau, das meinte ich auch mit, das Label ist ein Experiment. Wir versuchen, glaube ich, auch, indem wir uns selber Projekte setzen, zu gucken, okay, in welchen Rahmen kann man das packen, wie kann man das ausdehnen und wie kann man vielleicht auch mit Sounds, die vielleicht auch als unangenehm empfunden werden, was kreieren, was, wo man vielleicht ein zweites Mal hinhören muss und vielleicht auch drüber nachdenken muss und da vielleicht auch seine Hörgewohnheiten irgendwie ändern muss. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich finde es, also ich sträube mich ein bisschen dagegen, das in so einen sehr politischen Sprech zu packen mit Avantgarde und radikal und so weiter, wie das jetzt Jonas gemacht hat. Das ist natürlich ein gutes Ansinnen, aber ich will dem gar nicht so eine revolutionäre Kraft beimessen. Letztendlich ist es halt, also ich spreche dann nur für mich, so ein ästhetisches Unterfangen, wo man auch sagen kann, okay, warum finde ich das schön? Da jetzt irgendwie das versuchen zu analysieren, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich glaube, dass das, worüber wir da reden, kann man sich auch ganz gut an einem Künstler vergegenwärtigen, der auch wesentlich Bestandteil von bei uns im Label ist. Das ist nämlich der Leipziger Musiker Hobor, der vor allem in seinen Live-Sets einen extrem interessanten Ansatz hat, nämlich dass er sozusagen mit Hilfe eines modularen Synthesizers, also eines Synthesizers, wo sozusagen keinerlei Presets und auch keinerlei vorverkabelte Bestandteile gibt, die nämlich in der Regel bei den so industriell hergestellten Synthesizern schon so verkabelt sind, dass bestimmte Sounds eben nahegelegt werden und bestimmte andere Sounds auch verunmöglicht werden. Das ist bei den modularen Synthesizern anders. Da kann man sozusagen selber über das, was man sich kauft und wie man die Sachen verkabelt, entscheiden, wie sozusagen die Klangsynthese stattfindet. Und mit so einem modularen Synthesizer geht da der Hobor im Prinzip so bestimmten Sounds auf die Spur, die im Alltag und ich glaube auch sozusagen gerade spezifisch im postmodernen Kapitalismus-Alltag eher als Störgeräusche und als ungewollt sozusagen auftauchen, nämlich wirklich sozusagen elektronische Störgeräusche, Kratzen, Klirren, bestimmte Frequenzen, die sozusagen in der kommerziellen Musikproduktion, aber auch in der Produktion für sozusagen die akustische Umwelt, die uns hier alle umgibt. Also das heißt, das sind Werbejingles, das sind aber auch die akustische Responsibilität von unseren Smartphones und von unseren Laptops und überhaupt sozusagen von den ganzen Interfaces, die uns hier umgeben. Da werden sozusagen bestimmte Geräusche werden da vermieden und aussortiert. Das heißt, es gibt da sozusagen eine ganz bestimmte Domestizierung dessen, was an Geräusch und Sound zugelassen wird und dessen, was nicht. Und das, was der Hobor sozusagen in seinen Live-Sets macht, ist eigentlich, dass er eben die ungewollten und ungeliebten Störgeräusche, die sozusagen kategorisch eigentlich ausgeschlossen werden und die auch meistens eher akustischer Art sind, dass er den sozusagen genau nachspürt und eben metallisches Klirren und sozusagen knistern und klopfen und Feedback und so weiter, sozusagen auf die Bühne stellt und inszeniert, als ob es wirklich sozusagen eine Symphonie der ungeliebten Störgeräusche wäre. Und das ist, glaube ich, was, wo man genau zeigen kann, wie sozusagen experimentelle Musik eigentlich auch eine Kritik sozusagen unseres Alltags und der Art der Vergesellschaftung da auch sein kann, ohne dass es irgendeine klare politische Botschaft gibt, die sich jetzt als ein Slogan ausdrücken ließe. Zufällig sitzt hier Hobor sogar mit in der Runde. Eine Symphonie der Störgeräusche als quasi eine ästhetische Kritik des Alltags. Ist das was, wo du dich wiederfindest? Da finde ich mich durchaus wieder, ja. Ihr hört hier den Song Porcelain Bass des Leipziger Elektronikkünstlers Hobor, erschienen auf dem Album Constellations bei PH 17. Hier im Gespräch ist die Musik von Hobor bezeichnet worden als eine Symphonie von Störgeräuschen. Die bisherigen Ausführungen von Jonas vom PH 17 Label über das Neue im ursprünglichen Techno haben bei Hobor zum Widerspruch und zur Nachfrage angeregt. Vielleicht den Hauptpunkt, den ich danach nochmal angesprochen hätte, den ich interessant finde, ist, wie Techno eine althergebrachte Kompositionsweise, bei der es sich jetzt so bei dir angehört hat, als würde die bis dahin Bestand gehabt haben. Und dann kam Techno und hat da was anderes gemacht. Da wäre erstmal das Erste, was ich dazu denken würde, wenn ich mir überlege, wie da im Techno quasi komponiert wird oder im Moment eigentlich eher komponiert wird, so wie du es da jetzt dargestellt hast, also quasi während des Raves die Musik geschaffen wird. Andererseits gab es ja auch, solange es Techno gibt, oder vielleicht nicht so lange, aber relativ schnell ja auch Sachen, die zu Hause produziert wurden, wo, glaube ich, die Herangehensweise vielleicht auch wieder eine andere ist. Aber selbst da, glaube ich, ist es wirklich schwer, da was Neues zu finden. Das würde mich interessieren, wo du jetzt sagen würdest, da ist wirklich eine Herangehensweise, die es vorher so nicht gab. Du hast da jetzt genannt die Kompositionstechniken der klassischen Musik. Allein da würde ich schon sagen, gibt es ja schon eine Pop-Musik-Tradition, die schon viel weiter zurückreicht und wo eigentlich so viel schon gemacht wurde, was alles mehr oder weniger, würde ich jetzt sagen, was Techno gemacht hat, eigentlich auch schon mit abdeckt. Aber das ist ja, das kann man ja bei den meisten Medienrevolutionen feststellen, dass es sozusagen ein Prinzip in der technischen Beschaffenheit irgendwie gibt. Da gibt es ein neues Prinzip, das was sozusagen formalisiert und zum Prinzip erhebt, was aber vorher in den anderen Medienformen immer schon auch da gewesen ist. Das ist bloß dann vielleicht systematischer. Verallgemeinert, ja. Das würde ich sagen, ist sicher richtig, ja. Ich würde da auch nochmal ergänzen, und das habe ich ja vorhin eigentlich auch schon angedeutet, dass ich nicht sagen würde, dass sozusagen Techno dann der wesentliche Bruch war mit den alten Kompositionsweisen, sondern es gab diesen Bruch in der Moderne, ja auch gerade in der klassischen Musik und dann natürlich auch nochmal im Jazz mit der Improvisation und so weiter. Aber es gab ihn eben auch im Techno und da, das würde ich sagen, hat halt einen bestimmten Punkt markiert, wo man halt aufgehört hat, auf eine bestimmte Art und Weise zu komponieren, nämlich sozusagen mit bestimmten Taktzahlen und vorgeplanten Entscheidungen und eben angefangen hat, eher sozusagen spontane Entscheidungen zu treffen, die im Nachhinein auch nicht mehr revidierbar waren. Und diese Möglichkeit und diese neue Formsprache, die da sozusagen aufgetaucht ist, wurde dann später wieder durch die Timeline-basierten Programme und durch das MIDI-Protokoll, einfach dadurch, dass es dann die Möglichkeit gab, im Nachhinein immer wieder Entscheidungen zu revidieren und Sachen genau in abgezählten Takten sich wiederholen zu lassen, ist da sozusagen auch wieder mit verschwunden und eigentlich im Nachhinein auch unsichtbar gemacht worden. Das war sozusagen eigentlich das, was ich da nur sagen wollte. Nicht, dass Techno da irgendwas sozusagen erfunden hat, was es so vorher überhaupt nicht gegeben hätte. Ich denke, es ist überhaupt in der Kunst so, dass in der Epoche immer in den verschiedenen Künsten sozusagen ähnliche Entwicklungen überall parallel ablaufen und man dann nicht mit einem Finger auf ein Jahr zeigen kann oder so, wo dann der große Bruch stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob das das Spezifische tatsächlich an Techno ist. Also nicht das Spezifische. Ja, also sowohl jetzt frei improvisierte Musik, die absolut im Moment stattfindet und wo ich sagen würde, da ist in 60er und 70er Jahren die frei improvisierte Musik, nicht nur Free Jazz jetzt, aber auch besonders da, ist halt das Sich-Lösen von einem vorgeformten Material, was man dann anwendet und verwendet, je nachdem, was man für Instrumente verwendet. Das ist allein dadurch, dass da der Musiker sein Instrument spielt und da keine Speichermöglichkeiten hat und nichts, was sich von alleine wiederholt, was eigentlich ja schon beim Techno ein Hilfsmittel ist, um eben nicht im Moment jedes Mal entscheiden zu müssen, sondern ich kann halt die Sequenz auch laufen lassen, ist das sogar noch etwas abgeschwächter, würde ich sagen, als jetzt wirklich bei einer Musik wie frei improvisierter Musik, die sich vornimmt, wirklich genau im Moment aus einem Fundus, den man sich natürlich vorher aneignen musste und der auch nicht völlig zufällig und auch nicht völlig im Moment geboren ist, aber schon, denke ich, die Auswahl und Spontanität noch größer ist als beim Techno. Deswegen würde ich sagen, das ist, würde ich jetzt nicht als das Spezifische beim Techno sehen. Was ich sehen würde, ist, dass man danach diese Momenthaftigkeit und Spontanität natürlich in der Produktion zu Hause, wo man das für einen Hörer zu Hause und für jemanden, der das dann im Club auflegt, das natürlich vielleicht ein bisschen verloren geht, was man ja dadurch dann versucht, auch durch Mixing-Techniken und sowas wieder einzuholen und da wieder was Spontanes mit reinzubekommen, wo man auf die Zuhörer reagiert. Und ich glaube, da kommt man eher zu dem Punkt, der für Techno da so spezifisch ist, dass das halt eine bestimmte Art der Rezeption auch ist und eine bestimmte Art der Funktionalität auf der Seite der Musik und eine bestimmte Art der Rezeption, nämlich im Club. Und vielleicht auch natürlich auch in einer bestimmten Zeit entsteht und wo das gehört wurde. Und das, glaube ich, ist eher das Spezifische. Dazu könnte man jetzt viel sagen, da kennst du dich wahrscheinlich auch besser aus, wie das genau ausgesehen hat und aus welcher Zeit das genau geboren ist. Aber ich würde sagen, kompositorisch jedenfalls ist da nichts Neues und Spezielles gegenüber vorher dagewesenen Sachen da. Man könnte es ja provokatorisch nochmal zuspitzen, was sich ja kompositorisch da durchzieht, ist auf jeden Fall ein Prinzip, was vorher schon da war, nämlich bei der Marschmusik mit dem Viervierteltakt. Klar. Ja. Oder überhaupt Tanzmusik oder Musik, zu der man sich eben bewegen soll. Das ist genau das Funktionale, was es darin auch gibt, und das ist natürlich auch irgendwie ein plumpes Gegenargument auch, was du jetzt polemisch indem du jetzt das mit Marschmusik vergleichst, die wir natürlich alle ganz schlimm finden. Aber das muss man natürlich auch mit reflektieren, ne? Dass das dann so dieses Durchstampfende, das hatte auch was Abstoßendes auf eine Art, so finde ich. Aber gleichzeitig natürlich auch was Reizvolles. Und jeder, der sich schon mal da im Tanz verloren hat im Club, der kann das sicher bestätigen. Und das kann man sicher auch loben. So, aber ja. Es ist ja schon erstmal so ein Widerspruch zwischen auf der einen Seite elektronische Clubmusik, die das auch mit ausstrahlt, wonach du gefragt hast und wovon du auch erzählt hast. Und auf der anderen Seite das, was sich als utopisches niederschlägt in so einer Form der Labelgründung von PH17, die irgendwie was, die mehr möchte, die irgendwie was Neues, was Experimentelles und so weiter bringt. Wie ist, also das wäre eine Frage jetzt, wie dann da halt die gerade die elektronische Musik oder die Clubmusik, welche Rolle die da spielt? Das würde mich jetzt interessieren. Von dem, was Hobo jetzt gesagt hat, könnte man eine ganz einfache Gegenüberstellung machen. Nämlich, dass man auf der einen Seite sagt, es gibt das Funktionale im Techno. Das ist auch das, was mit der Marschmusik zusammenhängt und was man eher sozusagen als reaktionär bezeichnen würde oder zumindest als überkommen. Und auf der anderen Seite gibt es dann das, was sich der Funktionalität entzieht. Das ist das experimentelle Prinzip der Improvisation und auch das, was ihr bei PH17 macht. Und ich sehe hier die schüttelnden Köpfe und das war auch bewusst so intendiert. Diese Gegenüberstellung ist verkehrt, sondern es gibt ja anscheinend dieses Faszinierende trotzdem auch an dem Funktionalen und an dem, was vielleicht auch eine Härte darstellt. Ja, völlig richtig. Das wäre jetzt eigentlich auch das sozusagen gewesen, worauf ich hinaus wollte, dass wir eigentlich auch finden, dass es in den Ursprüngen von Techno, und das heißt auch gerade in dem Stumpfen und in dem sich Wiederholenden und in dem Marschmusikmäßigen, was gibt, was wir sozusagen interessant und vielleicht auch bewahrenswert finden, weil ich glaube, dass gerade wirklich bei den Anfängen von Techno und gerade bei so Sachen wie Acid House, wo es sozusagen extrem einfache, auch teilweise wirklich billig produzierte Platten gibt, die sozusagen auf eine ganz primitive Art und Weise eigentlich die einfachste Tanzmusik darstellen, die aber trotzdem, und ich glaube, da muss man sich auch bis in die Zeit mit das biedere Amerika der 60er Jahre eben mit verwirklichen, in der die sozusagen aufgekommen ist, weil gerade sozusagen die Möglichkeit zu so einem was extrem lauten und extrem einfachen und wirklich schon fast radikal und ein fast schon anspringend primitiven irgendwie hat, sich dermaßen frei zu bewegen und die ganze Nacht durchzutanzen und dabei sozusagen wirklich halt die Ungebändigkeit auch der eigenen Kreatürlichkeit sozusagen rauszulassen, dabei auch Sex und Drogen eine Rolle spielen zu lassen. Das ist, glaube ich, eine Art der Freiheit, die damals aufgeschieden ist, die ist auf jeden Fall verbunden mit dieser primitiven, einfachen Formsprache der Technomusik, aber die hat zu der Zeit, und ich glaube auch, dass sie es heute noch hat, eine extreme Sprengkraft eigentlich für die Gesellschaft, Geschäft eben des Kapitalismus, der ja auch nicht zuletzt heute im Neoliberalismus wieder sozusagen das Narrativ hat von sich anstrengen, sich zusammenreißen, sich auch zu zügeln in einer gewissen Art und Weise. Da, denke ich, hat Rave schon auf jeden Fall auch was Radikales und ja, das finde ich nach wie vor geil. Also ich würde mich auch nochmal auf das beziehen wollen, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Repetitivität eigentlich die Möglichkeit bietet, durch das Zuverlässige, also man weiß, da gibt es keinen Bruch, das ist bruchlos, das ist gleichbleibend. Ich weiß, was mich erwartet, überhaupt erst auch die Möglichkeit bietet, sich fallen zu lassen und auch ein sinnliches Erleben zu haben. Und ich glaube, das ist halt nur im Moment, natürlich läuft man damit in eine Falle, wenn man das halt irgendwie weiterdenkt, sowas, was ist halt der Zweck dessen. Aber ich glaube, für den Moment kann das unglaublich befreiend sein und das ist auch wichtig. Noch ein ganz kurzer Einschub. Ist das, glaube ich, auch wirklich ein Fehler, Repetitivität mit Konformismus oder Reaktionärem irgendwie gleichzusetzen? Denn schließlich war ja zum einen die serielle Musik und der Minimalismus sozusagen in der Zeit, als er eben aufkam, ein extremer Aufreger und sozusagen eine Avantgarde, die wirklich sozusagen viel Hass und Häme auf sich gezogen hat. Und dann ist es auch nicht zu vergessen, dass in England auch eins der Geburtsländer des Raves, dass es da in den 80er Jahren ein Gesetz gegen repetitive Musik gab, eben um diese Rave-Kultur irgendwie einzudämmen. Und das sozusagen, das glaube ich auch eine Ausdrucksform der geschundenen Massen sein kann, die sich dann eben am Techno-Beat reiben. Ich weiß gar nicht, ich wollte, glaube ich, auf das, was du gesagt hast, nur insoweit reagieren, dass es eine ganz spezifische, sinnliche Erfahrung möglich macht, die halt aber nur mit dem sich fallen lassen und dem Tanz zu tun hat und jetzt nicht, wie man sich eher in einem Sitzkonzert oder so vorstellen könnte, halt wirklich, indem man versucht, neue Töne oder genau halt auch Unvorhergesehenes zu bringen, da eine andere sinnliche Erfahrung noch hervorzurufen. Ja. Ja, auch körperlich sein mag. Ja, das auf jeden Fall, ja. PH17 ist der Name eines Leipziger Musiklabels, das sich der experimentellen elektronischen Musik verschrieben hat. Anfang Februar wird bei PH17 das vierte Release erscheinen. Es handelt sich dabei um eine Compilation verschiedener Künstler. Hier noch einmal Jonas mit genaueren Informationen. Weil wir die Idee hatten, so ein bisschen die experimentelle Musikszene, in der wir uns bewegen, in Leipzig so ein bisschen abzubilden und da auch eher unbekannte Leute sozusagen die Möglichkeit zu geben, bei uns auf dem Label zu veröffentlichen. Und das hat erstmal dazu geführt, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wen gibt es denn jetzt unmittelbar bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis, die Musik machen, wo man vielleicht aber jetzt gar nicht unmittelbar daran denkt. Und genau, da haben wir dann eben 7 Tracks zusammengestellt von Leuten, die hauptsächlich aus Leipzig kommen. Es ist auch ein Bremer mit dabei, aber ich glaube, das kann man uns da verzeihen. Und das sind alles im Prinzip fast komplett unbekannte junge Musiker, die meiner Meinung oder unserer Meinung nach extrem innovative, spannende Musik machen. Und das wollten wir sozusagen abbilden. Wie sieht es sozusagen 2018, 2019 in einer sehr im Prinzip unbedeutenden, marginalen Kunst- und Musikszene in Leipzig aus? Und die Compilation ist eben das Ergebnis von so einer kleinen Forschungsarbeit auch eigentlich. Falls ihr in die bisherigen Releases von PH17 reinhören wollt, das ist möglich auf der Bandcamp-Seite von PH17 unter ph17.bandcamp.com, 17 als Zahl geschrieben. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, eine Sendung, die sich heute mit elektronischer Musik auseinandergesetzt hat, eine Sendung, in der folgende Leute zu Wort gekommen sind: Jonas aka Stanley Schmidt, Maria aka Solaris. Die beiden betreiben das Label PH17. Ihr habt außerdem gehört Luis aka Hobor, der bei PH17 ein Album veröffentlicht hat. Und als kritischen Nachfrager habt ihr gehört Clemens Bach. Stanley Schmidt und Tober betreiben übrigens auch eine eigene Radiosendung bei Radio Korax. Binaural Beats heißt diese Sendung, zu hören einmal im Monat, an jedem ersten Mittwoch im Monat auf Radio Korax ab 21 Uhr. Alle Ausgaben von Wutpilger Streifzüge könnt ihr nachhören unter ärgernis.blogsport.de. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Lukas.